What about the future of radio? She's loving your haircut, though. It is said to be dead. Everybody's got a spare receiver. I found really interesting when you talked about art. And it's easy to build a transmitter. It's a stunning one. The waves are there. And we are in it. Conversation, and we have to always go back to reality. What we think here, the future looks great. Now is a conversation part. Not last chance. This is Emission de l'Art Visionnaire calling from wherever the studio set is, from wherever it gets invited to. Listen to the unseen. Don't trust your eyes. Believe what you are told. So, sollen wir anfangen? Mhm. Achim Lenger war es hier und spricht über seine Arbeit rund zu Peter Weiß. Genau. The hoofs of the heavy, shaggy horses struck sparks from the cobblestones. The coachmen clicked their tongues and cracked their whips, and a heavy, sweet smell swelled in waves from the breweries. Our house, with its high gables on whose ridge I raced with the moon, and from whose chimney I sprang with a leap into the sky, lay narrow and squashed in between warehouses and the wall of a factory yard. Once a man climbed over our roof. There were disturbances in the streets and shots rang out, and my brothers stormed through the house and shouted that someone had fled onto our roof, and men rushed in from the street into our house, and the men carried guns in their hands, and they all ran into the garden and switched on their flashlights and shot up at the roof, and the wounded man fell from the roof down to the man in the garden below. The house remains strange to me. I cannot find my way around its interior, but I take the garden for my own. I lie stretched out on the ground under the bushes, feel the dry earth between my hands, put the earth into my mouth, crunch the earth between my teeth, feel the white round pebbles, put the pebbles into my mouth, feel on my tongue their roundness and the warmth of the sun. The house was pervaded by an air of muffled constriction, and my senses were trapped. Here, out of doors, my senses could expand, and when I stepped into the garden shed, I entered a kingdom that belonged only to me, my self-chosen exile. In the narrow bands of sunlight that slanted down through a high, ivy-mantled window, I steered my vehicle, a little hand cart with its upright shaft, between stacks of garden chairs and tools. I drove with it, swam with it, flew with it, humming and murmuring to myself. This is like a picture from an old book of fairy tales. There is something submerged that rises out of the picture, and something full of expectation. The secluded, the mysterious, this hiding away with myself and my games, that is still with me and stirs within me even to this hour. It makes itself felt every time when I get deep into my work. I was my own master. I created the world for myself. But somewhere lingered the premonition of a calling, of the calling that would at once resound, that would roll across the garden toward me. The expectation of this calling was always present somewhere, and even today the calling persists. Even today the fear persists that everything could suddenly come to an end. When it called for me the first time, I pretended to be deaf. I kept the calling at arm's length. Through being alone, I had forgotten my name. I behaved as if it was not meant for me. But then the name was hurled into me again and again until it filled me completely, until I almost burst with it. And I had to answer, I had to confess. Also die Platte, die ich in der Hand halte, ist ja schon, die ist aus dem Educational Media Service, Drake University in Iowa. Das ist aussortiert worden, auf eBay gestellt worden letztes Jahr. Und die Platte selbst ist rausgekommen, das auf jeden Fall ist ein Vorwort eines Victor Lang von der Princeton University. Und es sind auch lauter Stücke, die alle vor 66 entstanden sind. Deshalb habe ich immer angenommen und nehme das auch weiterhin an, dass die Platte nach dem Besuch der Gruppe 47, die eingeladen wurde nach Princeton, anlässlich dieses Besuchs oder daran anschließend veröffentlicht wurde. Bei diesem, und da haben wir jetzt einen Ausschnitt gehört, zu diesem Anlass hat eben Weiss diese Princeton-Rede gehalten, die auf Englisch war. Und das ist sozusagen ein Jahr, nachdem er öffentlich seinen Übertritt zum Autor des real existierenden Sozialismus erklärt hat, 65, mit einem Text, der heißt 10 Arbeitspunkte eines Autors in der geteilten Welt. Und den er selbst auch lanciert hat, gleichzeitig am selben Tag ist der Text in Schweden, Ostdeutschland und Westdeutschland publiziert worden. Und dann diese Princeton Speech wiederholt und ich nochmal diese Geste als Teilnehmer eben dieser kulturellen Reise der Gruppe 47, das ist ja auch schon ziemlich gegen Ende der Gruppe 47. Und auch wie viele Leute, die im Exil waren, war natürlich dieses Verhältnis zur Gruppe 47 ganz ambivalent. Möchtest du kurz sagen, wer die Gruppe 47 ist? Jetzt wird es schon, wir werden hoffentlich in der BK, werden jetzt keine Literaturwissenschaftler sein. Wer weiß, wer zuhört. Genau. Die Gruppe 47 war, die sind 47 gegründet worden. Unter anderem, also wie genau jetzt, wer da das erste Wort geführt hat, kann ich nicht sagen, aber sie wurde immer einberufen von Hans-Werner Richter, ein Schriftsteller, der sich ein Format erfunden hat, das hieß Leute, also Autoren, also natürlich zu 90%, ich meine nicht Autoren, deshalb die weibliche Form nicht, werden, obwohl auch weibliche Autoren eingeladen wurden, auch die große Mehrheit, jetzt wieder sind natürlich die, also die absolute Masse ist der Herr, werden eingeladen zu einer Arbeitssession und die hatten dann einen ganz speziellen Modus, der hieß, der man liest, also Richter saß vorne, das ist eine schöne Doppeldeutigkeit natürlich, Richter saß vorne, hat auch selbst die Leute eingeladen, persönlich, ja, so wie du jetzt mich einlädst, natürlich auf Beratung dann durch die Jahrzehnte, aber er war die Person, die das ausgesprochen hat, die Einladung. Und dann saß der Autor, die Autorin vorne, hat gelesen und dann gab es eine Diskussion der Zuhörerschaft, die auch aus lauter Eingeladenen bestand. Also durch die Jahre gab es dann eben ganz viele, haben sich natürlich Verlage, also so kamen andere, waren vertreten, dann war natürlich so diese ganze westdeutsche Kritikerelite, also Rechmanitzky etc., also Leute, die jetzt dann auch gerade quasi diese Generation, die gerade gestorben ist eigentlich, ja, dort. Und dann hat sie eben auch den Preis der Gruppe 47, der dann sehr schnell in Zusammenarbeit mit den Verlagen dann auch zu einer gewissen Marktpräsenz auf jeden Fall geführt hat bei den Leuten, ne? Also den Dorf Bachmann etc. Und gegen klar um 68 gab es dann natürlich eine Absetzbewegung und dann gab es, das weiß ich aber jetzt nicht hundertprozentig, war es 68 oder 69, dann noch eine Intervention von Protestlern bei einer der Tagungen. Genau. Und die meisten Leute aber, die daran teilgenommen haben, also meine Informationen, waren aber Leute, die entweder in Deutschland geblieben sind oder beim Militär waren, wie auch immer, die Generation krass ist das, ne? Oder gerade zu jung waren, wie auch immer. Und der Status für die Leute, die dann nach dem Krieg nicht nach Deutschland zurückgekommen sind, war eigenartig, was eben auch nicht die, einfach auch nicht die Mehrheit ausgemacht hat, diese soziale Gruppierung. Ein Weiß ist ja 1916 geboren und ist dann Anfang der 30er nach Prag gegangen für ein Jahr, um Malerei zu studieren, und ist dann seinen Eltern gefolgt nach Schweden, wo er auch ja immer geblieben ist und auch dann später in den 50er schwedischen Staatsbürger geworden ist. Und hat ja dann auch nach seiner Zusammenarbeit wieder mit dem Surkamp Verlag ab 61 und dann überhaupt die Karrierebildung, die bei ihm quasi eigentlich erst so in seinen frühen 40ern passiert ist, hatte natürlich eine starke Anbindung zu Westdeutschland und auch zu Ostdeutschland, da kommen wir gleich noch dazu. Aber er war eben immer der, die Person, und hat sich, und das kommt auch überall, das ist eins der prägenden Themen, die ist die Exilerfahrung, die von ihm aber sehr eigenkörperlich vielleicht interpretiert wird. Ja. Also dass er selbst sozusagen nur nach dem Recht des Dritten Reiches jüdisch, weil sein Vater war Jude. Die waren auch also jetzt nicht jüdisch gläubig oder aktiv, sondern das Dritte Reich hat ihn zum Juden gemacht. Und auf der Platte selbst gibt es eben verschiedene Ausschnitte und ein Ausschnitt ist I Come Out of My Hiding Place, das ist die Rede in Princeton, und der andere Ausschnitt ist The Leave Taking, und ich glaube, es habe schon mal schon falsch gesagt, wir haben nämlich gerade The Leave Taking gehört. Das ist ein Ausschnitt aus Abschied von den Eltern, also der Roman, der ihn dann auch zum Anfang seiner Karriere stand, der ganz, also auf jeden Fall autobiografisch. Da kommen die ganzen psychologischen Sachen vor und auch die Reise nach Prag und genau. Stockholm. Genau. Nee, ich dachte, vielleicht können wir noch mehr hören. Ja, und dann gehen wir doch noch einfach an der Stelle nochmal weiter. Oder wir drehen vielleicht um und gehen mal auf die Princeton Speech. Oder von dir mehr hören. Oder von dir mehr hören. Ich glaube, wir gehen mal einfach auf die Princeton Speech. Ja, lass uns das hören. Ja. Since the beginning of my work, my attitude towards commitment has steadily changed. In my first attempts of writing, I had only my own existence in mind. It was the time of emigration and war. I didn't belong anywhere, and I made a virtue out of this non-belonging. It was my commitment not to be engaged in a struggle which, in my view, was insane. Even if the whole world would be divided into a fight on life and death, I would try to keep out of it. I would dig myself into a hiding place as long as possible, as I couldn't see any ideology which was worth sacrificing my life for. I still was the child hiding away when street fighting broke out, and when I, from my cellar hole, observe the brawls and screams from the world above. Art was born out of a voluntary isolation. I would describe for myself what was going on up there, and I described it as an absurdity of powers which were rolling on towards each other. Sometimes I saw somebody being knocked down by some superiority. I heard him yell for help, but I made no move to come to his rescue. I saw them lying wounded on the streets, and I still kept quiet. My commitment was not to draw any attention to myself, so I could build up my superiority while the world outside was in convulsions. Soon there were corpses on the streets. I saw how people were pulled out of their homes, loaded into trucks and driven away. I heard the shooting, more screams, and I didn't move. Then the houses were bombed down. Whole cities were bombed into ashes. The country filled with fugitives, mountains of dead at the waysides, and I still not injured. Even if it was all quiet in my hole, I had frightful experiences of imagination. Real peace was impossible even for me, as long as the disaster was going on outside. All the time I had to think about how it was to be persecuted, to be caught, to be beaten and shot to death. This went on for years. Still, I had no idea what it was all about. All my strength was concentrated in not getting involved. I was fascinated by the power of destruction. I was drawing and writing down my visions. I was making art into my shelter while the world went to pieces. It's your own fault, I was thinking, when I saw the soldiers marching and dying. I could only imagine they acted in blindness as I myself was blind. What an existence I built up for myself. An existence consisting of books, paintings, music, sporadic lovemaking. An existence crowned with the triumph of being still alive, of having a room of my own with a key to my own door. Then suddenly it was all over. Nothing was damaged in my room, food in the kitchen, and outside millions and millions of dead. Now first, when danger was over, I dared to go out. Who was it who had fought outside? Who was it who got killed? Who was it who had killed? But I still could not see the connections which had made this slaughter possible. I only saw some of them who had fought against each other, embrace each other, and turn against the third one. I saw how they, as they were reconstructing their cities, constructed new weapons. I saw how quickly they forgot the buried corpses. This only confirmed the view of one great phantasm, and I could live on, content that I was right. But I still hadn't answered the question why they had let themselves be killed, all these millions, and then, very slowly, I had to experience it all over again, how they had been caught, how they had been punished to death. And not all of them had fought back. Many of them, if not most of them, had been as I had been, passive, frightened, not understanding, just overwhelmed by this sudden horror. How was it possible? How could they let themselves be torn out of their homes, see their children and parents die, see everything they owned be demolished, and then step into their own graves? Now my commitment concentrated on finding out something about the reasons for this dying, which seemed so meaningless. In the beginning, I could still identify myself with either the murdered or the murderers. I didn't think any longer I could be different or better than they were, and I thought it would just depend on which side I had been put. I tried to describe the surrounding in which I grew up, and I saw how I had been educated into one direction while other powers prepared another destiny on my behalf. Klar, das ist jetzt natürlich kein Mitschnitt dieser Rede. Kann man nicht genau sagen, wie weit die nochmal überarbeitet wurde, bevor sie da eingesprochen wird von Weiß. Aber die Arbeit, die ich zu Weiß mache, daher kommt jetzt auch diese Platte, das hat nämlich in deinem Besitz, hat als Ursprung eine Zeit ein bisschen wenig später, nicht 1970, sondern genau Januar 1970. Und der Werdegang von Weiß ist etwa so, dass er also in den 40ern malt, dann schreibt er Schwedisch, Deutsch hin und her, auf Singtext auch beides. Dann kommt in den 50er Jahren das Filmmachen dazu, erst aus so einer so surrealistischen Richtung heraus. Später hingegen, und da werden wir gleich auch ein Stück hören, ab 56, 57, werden es dann so dokumentarische Sozialstudien. Und Weiß hat auch als einer der ersten ein Buch über den Avantgarde-Film, sozusagen den Avantgarde-Film, den europäischen Avantgarde-Film 20er, 30er Jahre und auch amerikanischen der 40er geschrieben, das auch immer aufgelegt wird. Und Theater. Genau, Theater. Ja, Theater kommt dann eben eigentlich erst später. Also, das kann sich dann eben lang nicht zwischen diesen Also er verdient, glaube ich, dann auch fast am meisten Geld mit diesen Filmsachen, weil das dann auch parallelisierte diese Dokumentararbeiten und staatliche Aufträge sind. Die Bildkunst spielt da, glaube ich, nichts, so wie ich das wüsste. Und das Schreiben ist eben ganz bezeichnend, also auch dass wir diesen Abschied von den Eltern, was wir jetzt am Anfang gehört haben, also die Fragmente, aus denen dann schließlich irgendwann mal dieses Buch entstanden sind, sind immer zweisprachig. Also das wirklich aus, ist auch quasi über eine Zeit von 10 Jahren rausgefiltert, bis es dann mal diese sehr schlüssige und irgendwie sehr lesbare Form hat. Das ist auch nicht das erste Buch, das von dem rausgekommen ist, sondern er hat ja eher debütiert mit so einer, so wurde es damals gelesen, 61, so einer ganz experimentellen Prosa, die sich unterschieden hat, sicher so dann von der Form des Schreibens, wie jetzt auch in der Gruppe 47, also Böll etc. Eine gewisse Form, wie der Schriftsteller geschrieben hat, also Realitätsbezug. Und Weiß kam also quasi auch in sowohl den Filmen als auch natürlich in der Literatur, hier auch so surrealistischen, expressionistischen. Und bei Malen auch so Bräudi-artige Körperbilder gemalt. Ja. Und durchwährend, also er kommt dann Anfang der 60er quasi als Autor zurück nach Deutschland, weil Unseld ihn, als er den Verlag übernimmt, so kann 59 als einer der ersten quasi jüngeren Autoren hineinnimmt. Auch lustig, dass es eine Vorstellung ist, dass es heute gar nicht mehr gibt, dass man sagt, er hat einen jüngeren Autor ins Programm genommen, der 44 ist. Und baut dann, also Unseld baut dann natürlich den Verlag auch ganz strategisch um und bedient verschiedene sozusagen Werbemaßnahmen und so gelingt ihm auch das, was dann der Sokamp-Verlag für Westdeutschland auch bedeutet hat. Es sind schon ganz viele richtig kaufmännische Entscheidungen getroffen worden. Und eine zum Beispiel war, weil die Auflagen, also auch die Romanauflagen bei den meisten Autoren, also jetzt die Anfangsbücher von Weiß, die sind eine Auflage von 1000. Es gab auch eine Reihe, die hat den schönen Namen 1000 Druck gehabt. Davon konnte natürlich kein Mensch leben. Und deshalb gab es quasi, wurde eine extra Theaterabteilung aufgebaut, um durch Theater und die Zusammenarbeit mit Stadttheatern den Autoren so eine Öffentlichkeit zu schaffen, aber natürlich auch irgendwie ein Einkommen zu sichern. Und da in diesem Zusammenhang kommen dann die Stücke von Weiß. Und dann eben mit diesem großen Erfolg, Marassat 64, das dann so, also nicht nur deutschlandweit ein Erfolg wird, sondern vor allem international ein riesiger Erfolg wird von Peter Brook, dann für die Royal Shakespeare Company inszeniert wird, dann kommt die Verfilmung, dann wird das am Broadway gespielt und dann bekommt Weiß auch 66, die ganze Inszenierung von Brook bekommt dann mehrere Preise, dann Tony Awards heißen die. Und zu dem Zeitpunkt, das ist schwer sich vorzustellen, aber quasi 65, 66 war dann Weiß so jemand wie ein international bekannter Autorenstar. Ja? Also man hat und wurde gehandelt als der Erneuerer von Brecht, der da ja quasi erst 8 Jahre tot ist. Und deshalb auch die Präsenz sozusagen im englischsprachigen Raum für eine Zeit. Ja? Das hat sich dann aber sehr schnell wieder ausgedünnt. Und meine Arbeit sozusagen ist jetzt eben später, eigentlich 1970, das ist dann sowas am Ende der 60er. Und die Entwicklung geht von diesem Höhepunkt auch des Erfolgs, ganz viel Möglichkeit sozusagen, Öffentlichkeit gehört zu werden. Dann kommt dieser Text, von dem ich schon gesprochen habe, die 10 Arbeitspunkte eines Autors in der geteilten Welt. Und dann kommen diese Stücke, die so ein bisschen in der die schon auch in der Nachfolge von Rechtslehrstücken gedacht sind. Aufklärung als Aufforderung zur tatsächlichen Aktion, das heißt Theater als Lehranstalt, um daraufhin aus dem gelernten Gedanken in der Welt Konsequenzen zu ziehen. Und in dieser Zeit, sozusagen, aus diesem, da ist eben ganz viel Spanien, es bleibt eigentlich auch immer da zwischen diesen surrealistischen Wurzeln, zwischen einem auch hoch, was es schreibt ja selbst ein offensichtlich hoch neurotischen Weltbild. Ja, also wenn man jetzt mal neurotisch versucht, nicht medizinisch zu lesen, sondern das vielleicht das sind, also eine Gefühlserfahrung, ja, also auch die, also wie über Sexualität schreibt und alles, das ist alles unklar, das was auch ganz Schweres und zutiefst unglücklich ist natürlich. Ja. Und dann gibt es eben diese Entscheidung, ich gehe weg von diesem, Also auf der anderen Seite war diese Person dann auch nicht mehr. Ja, es gab einen Zusammenhang mit der Welt, es gab Kommunikationsmöglichkeiten mit der Welt. Und dann den Eintritt in diese öffentliche Figur, die für eine bestimmte Position steht. Und interessanterweise bleibt aber auch immer so ein, quasi immer die Person amalgiert quasi diese Dinge, ja, aber sie bleiben trotzdem natürlich da. Also er wird natürlich nie so jemand wie Günther Grass einfach so nach und Recht hat. Ja. Und damit natürlich, sondern er bleibt immer sozusagen dieser scheue Mensch, ja, der sich dann da nach vorne zwingt und dann natürlich genau das passiert, so was Massen machen mit scheuen Menschen, die vorne sind, die dann nämlich nicht zwingend gut behandelt und ihm wird auch nicht zwingend zugehört. Und dann passiert eben, aber auch das ist auch eine Frage, das ist natürlich der Stilistik, die er dann in den Theaterstücken anwendet, dann im Vietnamstück, das ist quasi das Hauptstück, 67, 68 und Weiß findet sich dann quasi 68 in der Lage, dass er also er reist dann auch nach Vietnam, schreibt dann mehrere Texte zu Bernhard Vesper, bringt in seiner, hat er so eine Reihe rausgebracht, Bernhard Vesper, nicht Bernhard, diese Voltaire-Flugschriften, bringt dann so eine Zusammenarbeit, eigentlich einen Text, der mit der Frau, mit Gunilla Pömstierna Weiß entstanden ist. Also er beschäftigt sich ganz lange mit diesem Vietnamkomplex, bringt dann dieses Stück hoch abstrahiert, das ist so ein Viereck auf der Bühne, so ein bisschen vielleicht wie so ein Quadrat von Beckett. Also das ist eigentlich sowas, ein Quadrat, und dann gibt es nur Leute mit Nummern, die dann eben quasi die Geschichte Vietnams erzählen und die Geschichte des kolonialen Leidens. Ganz lang, das ist dann auch 2,5 Stunden, 3 Stunden. Und das ist dann auf der einen Seite kein, also weil er so ein bekannter Autor ist, wird es dann auch viel aufgeführt, ja, aber es hat schon keine guten Kritiken mehr. Und vor allen Dingen passiert eben ein Moment der Befremdung mit den Studenten, weil er sich natürlich, also Weiß, eigentlich als jemand gesehen hat, der so mit den Studenten, die natürlich 20 Jahre jünger waren, als er, quasi auf der am gleichen Punkt steht. Und für die war das, was er da gemacht hat, natürlich einfach bourgeoises Theater, an dem sie gar nicht interessiert waren. Und an seinen formalen Entscheidungen und seinen Abstraktionswegen. Und in diesem Moment hat dann quasi wieder so eine erneute Isolation eingesetzt. Und jetzt spiele ich nochmal ein Stück von 1970, sodass wir tatsächlich mehr auf dieses Stück trotz dem Exil, über das ich arbeite, auch kommen. Hört man das? Mach das nochmal. Ah, jetzt hört sich das vielleicht viel aus. Ja, mach es noch einfach mal. Es ist uns zu Mut war, für die Schauspieler, dass sie die vielen Anträge mal aufdecken. Genau, das war jetzt ein sicher sehr schwer zu verstehender Ausschnitt von einem Bootleg einer Theaterrunde, da hieß die Sendung 26. Januar 1970 in Schweden. In diesem Zusammenhang habe ich diesen Ausschnitt gefunden, der dokumentiert den Abbruch der Generalprobe des Stücks Trotz im Exil. Das ist das Stück nach dem Vietnam-Diskurs. Und was passiert ist, also 1970, das ist der 100. Geburtstag von Lenin, Weiß selbst, das ist sehr ungewöhnlich, war Mitglied der Akademie der Künste Ost und West, da gibt es nochmal Spezialbegrifflichkeiten, die habe ich jetzt nicht parat, das ist dann sowas wie assoziiertes Mitglied, und dann gibt es noch einen anderen Begriff, aber auf jeden Fall war er, ist ganz ungewöhnlich, assoziiert auf jeden Fall mit beiden Akademien. Und hat seine Stücke auch seit 1964 in der DDR aufgeführt. Genau, und jetzt kommt das Jahr 1970, erscheint schon seit Ende 68, trotzdem Exil. Und stellt sich vor, dass eher dazu beitragen kann, eine historische Revision der Figur Trotzki, der DDR, also Sozialismus war eben ein, aber ich denke, sein Ziel war DDR, zu bewirken. Und diese Situation ist natürlich ganz und ja auch erhellend, weil die Kulturrepräsentanten der DDR haben dafür, also ich sage jetzt natürlich gar kein Verständnis. Und was passiert ist, dass schon vor, also bevor die Premiere stattfindet, bevor dieses Stück, das wir gerade gehört haben, aufgenommen werden kann. Es gibt natürlich, von der Stasi werden natürlich alle Leute, die auch in der DDR arbeiten, werden natürlich kontrolliert, überwacht. Und man weiß schon lange, dass an diesem Stück geschrieben wird. Und die Stasi zum Beispiel denkt dann, dass der Sokamp Verlag quasi so einen großen Ringinszenierung plant. Dazu muss man wissen, dass 1965 kommt die Ermittlung, das Stück nach zum Auschwitz-Prozess von Weiß heraus, wo er aus den Zeitungsdokumenten und aus den Gesprächsprotokollen des Auschwitz-Prozesses in Frankfurt 64 ein Stück macht. Dafür gibt es eine Ringinszenierung an 19 verschiedenen Theaterbühnen in Westdeutschland und es gibt eine Lesung in der Volkskammer in Ostdeutschland, in Ostberlin. Und jetzt fantasiert quasi die Stasi, dass der Sokamp als kontrarevolutionärer westlinker Gruppierung sozusagen auch plant, zum 100. Geburtstag von Lenin dieses Stück so groß herauszubringen. Ja? Das haben sie vielleicht auch geplant, manchmal findet ihr jetzt in den Unterlagen nichts darüber. Vor allen Dingen ist es dann sehr interessant, wenn dieses Stück genau das Gegenteil passiert. Es ist dann eigentlich nur zweimal aufgeführt worden in Düsseldorf und noch einmal in Hannover. Also jedenfalls die DDR war die verantwortlichen Funktionäre und das quasi vormonitort. Und dann war eine Feier geplant, eben am 24. Februar, also einen Monat später nach dieser Probe der Akademie der Künste Ost, die natürlich nicht Ost hieß, aber Akademie der Künste unbedingt, zu Lenin zum letzten Geburtstag. Und da gibt es ein bisschen ganz toll, da gibt es einen Absagebrief, und den suche ich jetzt mal, den müsst ihr. Ich lese kurz den Brief vor und dann sage ich noch was zur Probe. Genau, also, Deutsche Akademie der Künste zu Berlin, hieß es. Der Direktor, 24.02.1970, einschreiben. Sehr geehrter Herr Weiß, ich beziehe mich auf das Schreiben unserer Sektion Literatur und Sprachpflege vom 23. September 1969 sowie Ihren Antwortbrief vom 18. Oktober 1969 und gestatte mir, Ihnen mitzuteilen, dass die Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag unserer Akademie im Zeichen des 100. Geburtstags von Wladimir Iljitsch Lenin und der Losung Die Akademie ehrt Lenin stehen. Sie werden in engster Zusammenarbeit mit unseren sowjetischen Freunden und Genossen vorbereitet und durchgeführt. Ich nehme an, dass Sie dafür Verständnis haben, dass wir nach der Aufführung Ihres Stückes Trotzki im Exil, das die Wirklichkeit der großen sozialistischen Oktoberrevolution entstellt und verzerrt, Ihnen eine offizielle Einladung nicht übersenden können und auch nicht mit Ihrer Anwesenheit rechnen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Unterschrift. Genau, also er war da sicher schon quasi pro forma eingeladen, ist dann wieder ausgeladen worden. Also es gab quasi diesen Konflikt mit DDR, das für ihn tatsächlich, er konnte dann auch 2 Jahre nicht in die DDR einreisen. Und es gab dann an der Friedrichstraße ein Gespräch im Oktober 1971, da habe ich aber bis jetzt noch nichts gefunden drüber, also konkret. Ein Gespräch mit ihm? Genau, es gab ein Gespräch mit ihm. Also bezüglich des nächsten Stückes, Hölderlin, aber in diesem Gespräch wurde auch über das letzte Stück gesprochen. Genau, also es gab quasi diese Trennung, diesen Konflikt mit der DDR, der zu einer zeitweiligen Trennung quasi seiner von ihm gedachten politischen Heimat, in der er natürlich gar nicht war, ja, und in der auch zum Beispiel jetzt, was man so finden kann, die sowohl die anderen westdeutschen Intellektuellen als auch die ostdeutschen Intellektuellen natürlich so ein wechselseitig ihn so ein bisschen der naiven Träumerei über diese staatliche Realität bezichtigen. Das kann man auch jetzt nicht ganz von der Hand weisen. Ja. Aber er bleibt. Dazu muss man aber auch dann nochmal, da bin ich jetzt gerade drauf gestoßen, das fand ich sehr berührend, im Zusammenhang mit diesem ganzen, mit den Steuerfahndungen. Dass es in der Schweiz viele Konten noch gibt, von, quasi von Familien, die emigriert sind, also viele, es gibt welche, und die tatsächlich sind eben 92, die halt in der Schweiz ihr Geld angelegt haben, weil das der Platz war, an dem, von dem sie ausgehen konnte, dass ihr Geld nicht weggenommen wird. Ne? Also diese Exilerfahrung ist was, was ja sozusagen jedenfalls als, West- oder Ostdeutsche oder gemein zu den Vereinigten Deutschland lebende Leute, der noch oft sehr weit weg ist, was das bedeutet hat, was das für ein Grundmodus, ja? Also diese Entscheidung, also er hat immer damit geliebäugelt, natürlich nach Westdeutschland oder nach Ostdeutschland zu gehen, ja? Aber hat diesen Schritt eben nicht gemacht und deshalb natürlich auch immer aus der Distanz. Trotzdem war es natürlich für ihn, oder gerade deshalb war es für ihn natürlich eine starke, so diese fantasierte Heimat, die politische, so künstlerische Heimat, diese Entzug war für ihn natürlich total ganz dramatisch. Und jetzt kommt der zweite Teil nach der langen Vorrede, nämlich diese Probe des Stückes zu Trotzki im Exil. Und da passiert quasi eine klar mit der von ihm angedachten westdeutschen Öffentlichkeit. Und zwar wird das Düsseldorfer Schauspielhaus, ist da gerade eröffnet worden, eines der teuersten und Renommee-Projekte zu der Zeit, als Schauspielhaus-Architektur, als das erste Stück, das aufgeführt wurde, war Dantons Tod. Und das zweite sollte und war dann auch trotzdem im Exil. Und ein paar Tage vor quasi dieser Generalprobe, die abgebrochen wird, gab es schon Studentenproteste gegen dieses Gebäude. Solche Sachen zum Beispiel, dass bei der Öffnung des Gebäudes waren natürlich die Karten alle verteilt an die sozusagen oberen 10.000 der Stadt. Und natürlich die Frage, warum soll man überhaupt so viel Geld ausgeben für so eine kulturelle Institution aus Sicht dieser politisierten 70er Jahre, also 68er Bewegung, jedenfalls ein Teil dieser. Genau. Und während dieser Generalprobe eben zu Trotzki im Exil kommt es dann zu einer Erstürmung der Bühne durch eine wahrscheinlich relativ kleine Gruppe von Leuten, 10 bis 20, die jetzt alles anwenden, was man halt so kennt. Rhythmisches Klatschen, Pfeifen, alle Dinge, die es halt gibt, um sich bemerkbar zu machen. Und die dann auch, und das ist eben ein sehr interessanter Punkt, nachdem Weiß, der eben, was wir hier in diesem Stück, was man dann sehr schlecht versteht, aber was er sagt, ist, er bricht eben, das Stück hat zwei Akte, bricht nach dem ersten Akt das Stück ab, weil die Schauspieler und das Werk, wovon ich respektiert wird, und er kommt natürlich ganz sozusagen von der Seite, die sagt, hier, also das ist natürlich auch sozusagen aus dieser Denkform des Theaters, aus der er kommt, das heißt, okay, es gibt die auf der Bühne, das ist der Denkanstoß und dann soll es umgesetzt werden, aber natürlich nachher und nicht auf der Bühne schon. Also die Form, jetzt besonders bei Trotzki im Exil, extrem konservativ, ohne Frage, Trotzki immer am Tisch und dann gibt es quasi so Rückblenden, ja. Und dann werden halt diese Sachen so aufgeführt, diese Szenen. Ja. In der Form selbst, jetzt literarisch, auch was sehr Gediegenes. Ja. Wobei diese Unterbrechung dieses Stückes oder die Übernahme der Studenten sicher nicht aus formalen Beweggründen stattgefunden hat, sondern eben stattgefunden hat, weil sie gegen diese Form der Kultur waren. Ja. Mhm. Und auch gegen die Form der linken Kultur. Ja. Und was ich eben gefunden habe, ist, dass dieses Stück unterbrochen wurde, also hauptinitiiert von der Lidl-Akademie, also dieser Künstlerinnengruppe um Chris Reinecke und Jörg Immendorf. Man sagt immer so blöd umherum. Es gibt noch so andere Namen, die habe ich auch tatsächlich nicht parat. Die haben auch später gar keine Kunst mehr gemacht. Oder jedenfalls nicht so, dass die Öffentlichkeit mit Leuten wie mir das im Kopf ist. Ach, sind das deine eigenen Studenten, die das unterbrechen? Nee, sondern es sind Studenten von der Kunstakademie. Es sind Beuys-Studenten eigentlich. Ne? Chris Reinecke und Jörg Immendorf waren zu der Zeit auch noch ein Paar und waren verheiratet. Und das ist eben auch ein interessanter Moment. Man hat da eigentlich quasi so eine Performance, die aus dem Theater kommt. So eine linke Theaterperformance, die von linken Studenten, die aus der bildenden Kunst kommen, mit sozusagen so dadaistischen, da kommt auch der Name Lidl Akademie her, da kommt auch so quasi aus einer Beschreibung von so einer Kinderrasse, so ein lautmalerisches Wort Lidl. Und die treffen da eben aufeinander und muss sich vorstellen, es sind etwa 1000 Leute im Publikum und diese kleine Gruppe schafft es aber, das quasi zu übernehmen. Ja? Und am Schluss tanzen sie dann, gehen dann auf die Bühne und tanzen quasi den Trotzki, also ohne Vorlage des Textes natürlich. Ne? Und das ist natürlich ein interessanter Moment, weil er auch immer wieder vorkommt. Ja? Jetzt hatte man ja am Wochenende, quasi gab es diese absurde Veranstaltung, dass Sarazin Brecht Hause lesen sollte. Und das haben ja auch eine kleine Gruppe Leute von 10 oder so durch quasi eine ähnliche Intervention den Abbruch herbeigezwungen. Ja? Das ist ja auch Beuys in der Akademie der Künste passiert, durch Studenten. Seine, da gab es ein Konzert in der Akademie der Künste in Berlin. Ah, okay. Das wurde auch gestört. Genau. Das gibt es natürlich als Modul oft, in dem ist es da jetzt als irgendwie besonders. Aber besonders für mich war dieser Moment, ja, weil was tatsächlich dann jetzt kurz oder danach, was als Auswirkung jetzt auf beide Gruppen, beteiligt sind, das ist also finde ich höchst interessant, weil auf der einen Seite weiß es dadurch, quasi durch diese Nicht-Kommunikation quasi mit seiner eigenen Crowd oder seinen imaginierten in West und Ost, weil er imaginiert sich natürlich nicht als jemand, der zu diesem bourgeois Publikum spricht, obwohl das natürlich das Publikum, das ihn finanziert. Ja. So denkt er es sich nicht. Ja. Und fährt dann eben auch zurück nach Stockholm, zurück in seine, wie das nach Stockholm, in seine Isolation, da an seinem Arbeitsschreibtisch. Und daraus kommt dann, was sozusagen für seine Wirkung dadurch wichtig ist, direkt als Konsequenz aus dem Stück fängt er dann mit der Ästhetik des Widerstandes an, ne? Die eben sein nach inwendige und nach außen reichende zusammenführt. Ne? Aber das ist eine direkte sozusagen Reaktion auf auch so arg er das natürlich ablehnt, was ihm passiert als Erfahrung, nimmt er sozusagen das doch als Kritik total ernst und fragt sich, ob dieses, was er da tut, dem entspricht, was er eigentlich ist, ja? Oder was er auch als Schriftsteller, weil er bleibt immer auf dem Aktionsradius des Schriftstellers, das ist keine Frage, aber wenn es dann der Aktionsradius Schriftsteller ist, wie hat es auszusehen? Und so kam dann die Ästhetik des Widerstandes zustande. Also da gibt es tatsächlich einen richtigen Zusammenhang. Und die Lidl-Akademie wiederum, einen Monat später lösen sich mehr oder minder auf. Und Chris Reinecke hört dann eben auf mit dem Kunstmachen und nimmt in diesem Raum, den sie hatten, macht da sowas wie Rechtsberatung, Mieterberatung, Nachbarschaftshilfe, Lötkurse für Frauen. Da gibt es natürlich immer noch Flyer und es gibt so eine visuelle Form. Ne? Aber es ist tatsächlich gedacht als Sozialarbeit. Ja? Und sie macht ein großes Projekt gegen Olympia 72, was jetzt aber anders als heutzutage, was bei der 8. Berlin-Biennale gezeigt wurde, damals ja nicht, wurde von ihr auch nicht als Kunst verstanden, ja? Sondern dezidiert als Austritt aus der Kunst, was sie auch gemacht hat, wenn der denn war. Und das habe ich ja auch erst am Ende quasi vor, wenn es vor 15 Jahren gab, gab es dann so eine Zusammenführung der Ausstellung in Düsseldorf. Die Arbeit der Schauspieler und brechen jetzt die Aufführung ab. Man sagt ja gar nicht. Und wieso haben die sich die Generalprobe und nicht die Premiere rausgesucht? Ich glaube, weil die einfach vor der Premiere dann. Ich glaube, das hat dann da, also das quasi das Theater selbst wurde 5 Tage vorher aufgemacht. Da gab es dann quasi eben Dantons Tod und da wurde sie so nicht zugelassen. Ich nehme an, dass das dann quasi der zweite öffentliche Moment war, in dem man überhaupt ins Theater kommen kann. Mhm. Ja. Genau, also es ging natürlich jetzt nicht anders als beim Weigemann, sozusagen um diese schriftstellerische, also es ging nicht um seine spezifische Form des politischen Schreibens. Ja. Aber dadurch hat es sich natürlich nochmal geschärft. Ja. Also sozusagen, was natürlich für die Leute, für die Studierenden eine völlige Absurdität war. Und das ist dann interessant, es gab danach dieser Probe auch einen Tag danach, dann in dem Germanistischen Institut so eine Diskussion, war Elfried auch noch dabei. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, oder kann dazu sagen in den letzten Minuten, dass dieser Moment des öffentlichen, also dieser aggressive Moment, der jetzt sozusagen von der studentischen Seite, sagen wir vielleicht dann doch sicher emotional spielerischer angewendet wurde, als es bei Weiß dann ankam. Also für ihn war, da gab es dramatisch, also traumatisch, hat dann so unklar, wer meinte, gehört zu haben, dass es antisemitische Äußerungen gehört haben könnte, was ja zur Zeit in der Linken natürlich, wenn man ja seinen Feiern weiß, sicher eine Richtung gab, ja, also natürlich anti-Israel etc. Ob das nun so stattfand, ist vielleicht nicht das Entscheidende, sondern dass seine Wahrnehmung so war. Ja. Also dieser Angriff, sozusagen auch nochmal Angriff auf den Exilierten. Ja. Mhm. Sag mal, wie du angefangen hast. In einer Minute, wow. Wir können ja ein bisschen überziehen. Das ist ja, wenn man sich selbst seine Sendezeiten raussuchen kann, kann man die auch selbst überziehen. Okay. Du machst Sachen mit, also du arbeitest mit Ton, mit seinen, mit Archivmaterialien, Ton, Text, alles, was du finden kannst. Mhm. Und selbst machst du Sachen mit Ton, Installationen, Druck. Ja. Also, wie zum Beispiel kommst du auf ihn und was, durch welche Medien oder welche inhaltlichen Anhaltspunkte auch. Ich finde jetzt inhaltlich ziemlich schwierig, bis auf zum Beispiel die Ästhetik des Widerstands, sich irgendwie an ihn festzupinnen. Also eher die Art und Weise, wie er sich bewegt zwischen den Medien, ist, da finde ich irgendwie einen ziemlich guten Einstieg, weil er sich eben ständig bewegt. So, was kann man tatsächlich tun? Mhm. Wie kann man sich politisch artikulieren mit künstlerischen Mitteln, mhm, und wie wendet man die jeweils an? Da ist er ja ziemlich flexibel, weil ich finde, in seinem politischen, inhaltlichen Ausdruck, also welche Worte er findet und so, ist er ziemlich langsam, weil es meistens sehr vom Deskriptiven kommt und von hier Sachen so lange beschreibt, bis man merkt, was ihn daran irgendwie treibt oder beschäftigt und immer wieder, also diese ständigen Wiederholungen und so weiter. Ja, ja. Das heißt, da findet man, finde ich, nicht so schnell eben so ein Zugang, mit dem man gerne arbeiten möchte. Mhm. Naja, ich meine, das ist natürlich alles, geht das ist Gegensatz von leicht, lustig und sowas wie von schnell. Ja? Also ich glaube auch, also es ist nicht immer persönlich lustig, aber aus dem Geschriebenen kann man jetzt das nicht ableiten. Ja? Das weiß ich, also, deshalb ist jetzt auch meine Beschäftigung damit oder auch mit anderen Sachen, ich meine, das ist jetzt keine solchen. Ich arbeite nicht zusammen allein, wenn sie mir gefallen. Also mitnichten ist Peter Weiß mein Lieblingsschriftsteller. Also finde ich nicht, finde ich auch gar nicht so ein, ich finde es auch zu, habe ich eine hohe Sympathie dafür. Und ich habe einen hohen Respekt dafür. Ich möchte aber nicht die ganze Zeit lesen, mache ich auch nicht. Aber da lässt sich halt viel dran feststellen, markieren und oder auch zu anderen Sachen, wo ich arbeite, glaube ich nicht, dass man aufgerufen, also ich würde nicht so arbeiten, dass die Sachen, die man jetzt wählt, zu denen man arbeitet, von denen man jetzt entweder klar zu kritisieren sind oder klar zu affirmieren sind. Und das ist natürlich was auch gut, wenn man beides, man guckt da hin und her, also dann ist es auch wieder peinlich zum Beispiel. Da denke ich, ach, das kann mir gar nicht gezogen. Also das natürlich dann, das wäre das Affirmative auch, wenn man dann nah dran ist und denkt sich, oh Mann, jetzt ist aber echt schon 200 Mal gesagt, jetzt könnte man es vielleicht nochmal anders sagen. Und dann, aber das würde auch bei allen anderen Arbeiten von mir so gelten, ne? Dass ich finde, dass das eben natürlich so eine Bewegung ist, die sich nicht festlegen lassen sollte auf eine klare Positionierung von Seiten des Machen, denn also in dem Sinne hat es ganz wenig damit zu tun, was eher in der zweiten Hälfte irgendwie versucht. Ja. Also ich versuche ja auch formal das überhaupt nicht in irgendeiner Form aufzugreifen oder so. Ja, das ist gar nicht mein Anliegen, ist auch an Es gab ein großes Projekt in London letztes Jahr. Und da war es dann so, und das denke ich auch die richtige Form, dass ich quasi 3 Wochen lang hatte ich 2 Räume. Eins war so ein Druckraum, dann so eine Ausgabe entstanden ist, wo ich immer diese Magazine mache. Und der zweite Raum, so ein Proberaum, Teppich und Mikrofon und so eine Aufnahmebox. Und da gab es eine öffentliche Ausschreibung zu. Und jeden Tag habe ich dann mit Leuten, die sich daraufhin gemeldet haben, oder auch Leuten, die wir vom Ausstellungsraum aus angesprochen haben, gearbeitet. Und das war natürlich nochmal ganz interessant, weil natürlich viele Leute natürlich von Peter Weiß noch gar nicht gehört. Und da konnte man genauso eben arbeiten, dass man quasi so eine Reaktion auf das, was man da jetzt quasi vorschlägt, bearbeiten kann, was alles möglich sein kann, wie interessiert mich gar nicht, was für eine langweilige Scheiße, oder da fällt mir doch ein. Ne? Und das war dann so, dass wir immer jeden nach 3 Stunden gearbeitet haben, die kamen, ich habe es ein bisschen erzählt, was das ist, dann haben sie ein Dokument gewählt und dann haben wir dann innerhalb von diesen 1,5 Stunden, 2 Stunden einen performativen Umgang damit erarbeitet und den aber dann nicht fertig gebracht. Wir haben nur bis wir ihn hatten. Und wenn er dann da war, dann sind wir auseinandergegangen. Und dann gab es so verschiedene Veranstaltungen. Es gab so eine Listening Session, es gab es 2-mal, so eine Screening Session gab es. Und dann am Schluss gab es alle Leute, die vorher noch im Raum waren. Es gab dann so einen langen Nachmittag, Abend, wo das dann alles so aufgeführt wurde. Das war sehr, sehr gut. Das fand ich eigentlich eine sehr, sehr gute Form. Da gab es ganz viel Farben und da habe ich immer so handgemalte Poster und so. Also das hatte jetzt gegenwärtig, sah wieder so aus, noch war es. Von dieser Schwere, die ich jetzt auch jetzt vielleicht so menschlich als vor 15 Jahren eher geteilt hätte, als ich zum ersten Abschied von Eltern gelesen habe, ist jetzt heute so menschlich nicht teilen. Ne? Aber ich habe natürlich auch nicht diese Erfahrung, diese Randerfahrung. Aber da teilt sich sozusagen, da schließt sich das bei mir jetzt nicht mehr. Also es gibt zwar diese Frühleseerfahrung, weiß, aber das jetzt heute nicht mehr so sein, das Treibende. Wichtig ist, dass man aus so einem historischen Material in dem Moment, wenn man es jetzt benutzt, Dinge denken kann. Durch diese Distanz kann man Sachen nochmal anders denken und dann fallen sie auch nochmal anders auf. Wenn sie zu nah sind, eben eine Analyse auch nicht möglich ist oder wenn man zu sehr involviert ist. Und bei mir kommt jetzt natürlich vielleicht dann auch mal dazu, dass das quasi auch mal jetzt meine Lebenszeit abdeckt. Das ist jetzt so eine Anekdote, aber das ist eins der Elemente, wo man da vielleicht dann auch nochmal, da passiert ich weiß schon, was ich interessant finde für meine Generation, inwieweit sozusagen, inwieweit dieser Wendemoment, wo quasi meine Generation jetzt gerne halb gelebt hat, mehr oder weniger, dass das, also besonders von der westdeutschen Seite, weil das hat ja in Westdeutschland mal, also es hat keine Sau gejuckt. Da hat man richtig gar nichts zu tun gehabt. Also es war so fern. Ferner ging es, glaube ich, nicht. Da passiert nicht nur so eine Klarheit. Überhaupt erst ein bisschen individualisiert ist natürlich auch wahr. Ja. So, dass da was passiert. Jetzt komme ich aus Süddeutschland, kann man sagen, die sind da immer so. Aber ich glaube, das war sicher nicht nämlich allein. Ich glaube, das war schon Westdeutschland. Ja. Das hatte einfach damit gar nichts zu tun. Weil das natürlich die ganze Maschine die ganze Zeit zuging. Ja. Und das finde ich schon interessant. Also ich glaube, auch einige Varianten, die ich hier in Berlin gemacht habe, wo ich dann versucht habe, mit Leuten quasi meiner Generation zu arbeiten. Und die Sachen zu lesen. Also das interessiert mich natürlich, wo sind denn deren, wo ist deren sozialpolitisches Herkommen der Leute, mit denen ich arbeite. Aber dazu müssen wir gute Voraussetzungen haben. Also mehr im Vegan ist der Null. Also das ist alles gar nichts von dem da, wo man die arbeitet. Aber dafür müssen die Leute, die jetzt hier zuhören, vielleicht ja auch gar nichts, dass du gerade auch eine Ausstellung hast im Vegan. Ja, das ist wichtig. Da sind Dokumente ausgestellt und man kann sich da Sachen angucken, genau. Die aus den Archiven sind, in einer Glasbox und es gibt eine Druckmaschine. Genau. Achso, soll ich was dazu sagen? Ja. Wenn das so aussieht. Was man sich da angucken kann. Ah, ja, vielleicht genau. Kommen dann Leute und gucken. Ah ja, das stimmt, genau, wenn sie nicht schon gerade da sind. Naja, also das ist auch interessant, natürlich diese Dokumente, da ist kein Originaldokument dabei. Sind alles extrahierte, abgeschriebene, nachgebaute Dokumente, die aber nichts dazu fügen, sondern sprachlich nichts dazu fügen. Aber nicht, also sind keine Kopien. Was jetzt wieder so Zugriff mit, natürlich mit Archiven so zu tun hat, das ist eben die logische Form. Außerdem passiert natürlich auch was durch dieses Durcharbeiten. Und es auch nicht tatsächlich bei sowas nicht um den Besitz, also es geht nicht um den Besitz von diesen Dingen. Ja. Genau, und bei der Variante jetzt da in der Ausstellung ist es natürlich so, dass ein Teil der Materialien sind zum Beispiel auch Flugblätter, die sie von der Dietl Akademie, die haben quasi so Fake Press Releases rausgegeben. Das waren richtige Press Releases, nur eben natürlich nicht diese offiziellen Ton irgendwie haben, so einen elektronisch offiziellen Ton. Genau, und so kam ich dann auf diese Vervielfältigung und das natürlich ganz auch auf sozusagen alle anderen Materialien, die da zum Durchschlägen und so operiert haben, Schreibmaschine. Genau, und das hat sich schon länger, wollte ich eigentlich mit so einem Matrizenverfahren arbeiten, mit der Vervielfältigung. Das Medium bei der Matrize ist ja so, dass man quasi so inzwischen eine Folie herstellt, von der man dann 70 bis 80 Kopien ziehen kann, wo quasi ein Stück der blauen Farbe dann einfach weggenommen wird durch den Alkohol und durch das neue Papier sich dann drauf löst. Da gibt es eben so einen Zwischenmoment, ja, das quasi ein bisschen so negativ ist. Genau, und das fand ich ganz gut, diesen Zwischenmoment zu benutzen, ja, weil der auch ja sehr fragil ist und weil er gleichzeitig dann auch nach außen gehen kann. Ja. Und der sieht, das kann man auch nicht ganz abwenden, auch noch schön aus, aber das ist ganz wichtig. Also sieht schön aus. Ja, das ist schwierig, man ist ganz schwierig in Ausstellungen Sachen hinstellen, die nicht irgendwie schön aussehen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Die müssen nicht Nein, so, die sieht auch nicht schön aus. Ja, die müssen nicht so entgehen. Na gut. Dann, okay. Though the market has taken a big hit, it's important is that it's still This is your invitation to present your most secret art shows, can we make art unfinished projects, art? And future plans. Listen out for our location and join us for real. Such an incredible piece of art in her and herself. And the most radioactive events in Berlin, the city that can only be run by you and your favorite pirate station. But I will not look at you, I will look at them, because to me... This is how we contact you. Please contact us back. You do that via the blog slenova.wordpress.com. I was just thinking about her today. Or simply zap into peoplezapping.com/places/radiovisionary. Émission de l'art visionnaire. Looking forward to hear you. Hearing forward to see you. That too, Mike. £450,000. Sold. Émission de l'art visionnaire.